das lässt sich noch mal ein bisschen präzisieren. Und zwar sagt der Strong, dass in den vorkapitalistischen Gesellschaften die Arbeiten und Arbeitsprodukte durch transparente Machtverhältnisse ja vermittelt wurden, auch durch Clanherrschaft und alle möglichen Fetische und so weiter. Und er sagt, dass im Kapitalismus der spezifische Unterschied ja dann darin besteht, dass im Kapitalismus die Arbeiten und Arbeitsprodukte sich selbst vermitteln, also praktisch, dass die Arbeit sich selbst vermittelt. Und er sagt auch relativ klar, also er sagt das ganz klar, dass diese Funktion der Arbeit, sich selbst zu vermitteln, ist die abstrakte Arbeit, also bei Marx dort eben. Und damit, denke ich, geht er in eine komplett andere Richtung, als was wir machen, weil er sagt am Ende, diese Funktion der Arbeit, sich selbst zu vermitteln, also diese Vermittlungsfunktion, das ist bei ihm die abstrakte Arbeit. Während bei uns ist es meines Erachtens so, dass, oder ich lasse mal dieses bei uns weg, aber also so wie ich es verstehen würde, und es ist so, dass die abstrakte Arbeit ja selbst eine Sache ist, die selber vermittelt wird und nicht nur quasi diese Vermittlung selber. Wenn man das dann vom Postone dann weiterdenkt, dann ist ja quasi das, was vermittelt wird durch diese abstrakte Arbeit als Vermittlungsfunktion, das sind ja dann am Ende die konkreten Arbeiten, die Gebrauchsgegenstände. Und damit kommt er natürlich logisch niemals dazu, die konkrete Arbeit abfangen zu wollen, weil das ist ja, sag ich mal, das, was quasi das Überhistorische ist. Und ich denke, da kommt dann halt auch diese ganze Rumeierei bei ihm her, also wo er dann sagt, ja, mal sagt er die Arbeit in Anführungsstrichen, dann die Arbeit im Kapitalismus. Und damit meint er halt immer nur diese Vermittlungsfunktion, die, also das hast du ja richtig rausgearbeitet, keine Substanz darstellt. Vielleicht noch eine, keine Substanz bildet. Ne? Insofern, also dass die Arbeit ja dort quasi die Vermittlung zwischen Einzelwaren darstellt, denke ich, ist das, was du aus Wiener rausgearbeitet hast, also dass der Postone so methodologischen Individualismus folgt, relativ deutlich, weil du hast dann die Einzelbildung und die abstrakte Arbeit ist die Vermittlung zwischen denen, also so eine Art, weiß nicht, ja, so ein bisschen wie dieser Marx halt im Kapital was eins anregt. Nochmal. Also was ich auch noch als Widerspruch ein bisschen so sehe bei Postone, dass er zum Beispiel immer wieder spricht von Wiederaneignung von entfremdete Potenziale, ja. Also die in der Gesellschaft da wären, aber in entfremdete Form, und man sollte sich diese aneignen. Und aber erstens, es wird, also es geht wieder davon aus, dass sie müssen nur nicht mehr entfremdet sein und dann hätten sie also eine positive Bedeutung. Und dann zweitens auch, wie soll diese Wiederaneignung passieren? Das wird auch nicht ausgeführt. Für mich steht das auch ein bisschen im Widerspruch. Oder in anderen Punkten, noch zu diesem Punkt von der ontologischen so Begrifflichkeit der Arbeit, dass er auch manchmal sagt, dass die Arbeit als entfremdete Sphäre da wäre. Also so, man könnte dann daraus verstehen, du musst nicht nur entfremdet sein und dann wäre es auch so was Positives. Ja, das ist ein wichtiger Hinweis, weil der nochmal veranschaulicht, wo, in welchem Dilemma der Postone immer wieder drin steckt, weil er einerseits ja antritt, dass die Arbeit im Kapitalismus eben nicht einfach nur eine Entfremdete ist, sondern das Problem im Kapitalismus die Arbeit selbst ist, ob entfremdet oder nicht. Aber später dann kommt er wieder darauf zurück, dass das eigentliche Problem die Entfremdung ist. Und es käme darauf an, dass sich diejenigen, die arbeiten, eben diese Arbeit, diese entfremdete Arbeit, wieder aneignen. Also ein weiteres Beispiel, dass der arme Postone in seiner Dissertation wohl in Mitte der 80er Jahre war er möglicherweise tatsächlich weit und breit allein auf der Flur. Und dann hat er auch von nirgendsher irgendein Feedback bekommen und musste sozusagen seine Gedanken, die er in seinem Kopf rumgetragen hat, selber formulieren, ohne dass da irgendjemand ein Korrektiv spielen konnte. Und dann kommt es eben ziemlich schnell und ziemlich leicht, soweit, dass er da eben immer wieder changiert und sich seiner eigenen Sache ab und zu gar nicht mehr wirklich sicher ist. Daniel, und dann. Also ich denke, du hast ja auch darauf hingewiesen, Ernst, wenn man so in der Retrospektive sich das Verhältnis von der Wertkritik und Postone anschaut und der jetzt in der Abschreibungskritik, war es ja tatsächlich so, dass in den 80er, 90er Jahren eine Annäherung stattgefunden hat. Es ja auch einen Diskurs gab. Ich denke, heutzutage kann man doch schon auch sehen, dass diese Annäherung wieder so ein bisschen divergiert ist. Also du hast jetzt, oder ihr habt jetzt viele Gegner einige Beispiele auf der Ebene der Ökonomie, der objektiven und kritischen Form an sich gebracht. Ich weiß, dass es auch Gegenstand im Seminar war, wo man es vielleicht auch nochmal deutlich machen könnte, wer diese Frage, inwiefern ein denkpastorales Verhältnis von Objektivität und soziologischer Ebene. Nicht? Also ich würde sagen, er bleibt da noch in dem Begriff der abstrakten Totalität fassen, wo er das wieder den Begriff der konkreten Totalität entgegengesetzt hat. Und es scheint mir doch in der Tat kein Zufall zu sein, dass er das heute in diesem Kontext jetzt wieder auflebt, weil er gegen sozusagen die Totalität derart hypostasiert, dass die soziologische Ebene auch wieder rausfällt. Ne? Und gerade diese soziologische Ebene, also in unserem Kontext, Stichwort Kritik der Mittelschicht, da gibt es ja Artikel von der Rosfieber und von Bobby, genau die Ebene fällt ja raus, gerade weil er so einen abstrakten Begriff der Totalität hat. Und vielleicht könnte man auch insofern zeigen, warum eben gerade die Krise den Pistol jetzt gegen den Bobby ausspielt, weil die ja selber in so einem Mittelschichtsfahrwasser gewohnt wurden. Das wäre die eine Ebene. Die andere Ebene wäre die Ebene der Ideologiekritik. Da ist zugegebenermaßen noch nicht viel da. Aber selbst da glaube ich, dass man in der Entwicklung oder in der Überwindung des alten wertschichtischen Objektivismus auch durch die Wertabspaltungskritik selbst die Antisemitismuskritik von Pastoren kritisieren müsste und zuspitzen müsste. Weil meiner Ansicht nach mit dem erwähnten Aufsatz Antisemitismus und Nationalsozialismus auch da eine gewisse Verkürzung Einzug erhält. Nämlich Pastoren geht davon aus, dass der Antisemitismus tatsächlich nur sozusagen eine Gedankenform ist, die von einem völkischen Standpunkt aus formuliert wird. Implizit, so Leute sagen das nicht im Aufsatz implizit, fällt da aber natürlich die Aufklärungsrolle raus. Und ich denke sozusagen selbst auf der Ebene, wo der Pistole zum alten objektivistischen wertkritischen Diskurs voraus war, nämlich auf der Ebene der Subjektkritik, ich glaube auch auf der Ebene könnte man ihn nochmal kritisieren und muss man ihn nochmal radikalisieren. Ich glaube, dass beide Aspekte nicht nur im Seminar unbedingt verhandelt wurden, die soziologische Ebene und die Ebene der Ideologiekritik, aber die Dimension wollte ich mir zeigen. Ja, ansatzweise hat ihr was wieder das gemacht. Also ich wollte zunächst einmal dazu sagen, es ist nicht so, dass diese Ebene der konkreten Totalität beim Postum ganz rausfällt. Es ist bei ihm so, da gibt es ein eigenes Kapitel, da heißt es nicht konkrete Totalität, sondern substanzielle Totalität oder so, wo er das halt am historischen Nachmarkt erzeigt, sozusagen die Entwicklung des Kapitals. Und also insofern würde ich sagen, ist da schon irgendwie auch Empirie drin. Es ist allerdings keine Empirie drin in dem Hinsicht, also wie es krisentheoretisch dann tatsächlich sich als darstellt, gerade heutzutage. Also und auch mit der richtigen theoretischen Konsequenz. Also weil er hat ja eine ernsthafte mal so gesagt, quasi so eine Gleichgewichtstheorie. Das nämlich der Kapitalismus eigentlich, wo er sagt, er geht nieder, dass sich dann doch auf der anderen Seite das selber herstellen kann. Ne? Und dann wollte ich auch noch was sagen zur Ideologiekritik. Also Ideologiekritik, wenn du jetzt dieses Buch nimmst, Zeit, Arbeit und gesellschaftliche Herrschaft, da ist es nämlich keineswegs so, dass diese Subjektebene auf der Ideologiekritik vorkommt. Sondern es ist eher so, ich habe da das Gefühl gehabt, dass da irgendwie so der Zwang Habermas dahinter gestanden ist und dass er eigentlich eher so dieses Individuum dann irgendwie in so einer Alltagsebene, also wie vermittelt sich Sinn, Bedeutung und diese ganzen Geschichten irgendwie und da will er dann irgendwie auch anfangen, da will er dann und ansetzen auch für eine Transformation. Nämlich indem er dann sagt, der Subtext bei dem Ganzen sind eigentlich, was dieses revolutionäre Subjekt angeht, eben diese Mittelschichten. Ne? Aber gerade in dem Buch hat er es eigentlich dann nicht irgendwie mit der Ideologiekritik, sondern er hat es eigentlich eher irgendwie so mit dieser Sinndimension und was bedeutet das Subjekt, Objekt, Wertform, Kapitalform und so diese ganzen Geschichten. Und die Ideologiekritik hat eigentlich eher der Robert Kurz dann drin, indem er nämlich sagt, also in Geld ohne Wert, indem er nämlich irgendwo sagt, das ist ein Skandal irgendwie, dass diese fetischistischen Individuen so sind, wie sie sind. Und man musste eigentlich gucken, irgendwie sozusagen implizit steht es eher drin, oder es gibt auch Stellen, wo es explizit drin steht. also wie sich Ideologie überhaupt bildet, dass dieses Individuum tatsächlich irgendwie so blöd ist, sag ich jetzt mal, und dann dauernd den ganzen Abend reingehen kann. Und das hat eigentlich der Apostole, weil der Apostole hat es dann eher auf so einer Ebene, für ihn ist das so Sinn oder Bedeutung ist für ihn eher so was Neutrales im Grunde genommen. Doch, das ist so. Bloß irgendwie ist das natürlich auch alles irgendwie mit der Ideologiekritik. Da wird halt irgendwie dann sozusagen vom Wert auf den Antisemitismus geschlossen. Und eigentlich wird diese ideologiekritische Ebene dann eher rausgelassen, sondern im Resultat präsentiert. Und eigentlich irgendwie, wie funktioniert das? Wie bildet sich Ideologie? Was sind da die Mechanismen? Also das bleibt da eigentlich eher. Ja. Möchte ich mir mal hier kurz eine Ermahnung gestatten. Ich würde also vorschlagen, angesichts des übergeordneten Themas unseres Seminars, dass wir uns doch jetzt hier nicht so auf allgemeine Anmerkungen zu Postone so sehr werfen, sondern mehr jetzt diesen Kern der Sache, also Substanzbegriff, methodologischer Individualismus, Krisentheorie, da vielleicht jetzt uns noch ein bisschen drauf fokussieren. Ja? Ich fand die Anmerkung gerade ziemlich gut und Das freut mich für dich, aber trotzdem würde ich gerne die Diskussion ein bisschen konzentriert haben, ja? Ganz kurz. Ich möchte Ihnen auf einen Punkt hinweisen, ich glaube, ich kenne leider Ihren Namen nicht. Ernst, kannst du zu mir sagen, wenn du willst. Ja. Verwendest du mal die Begriff Krisentheorie, aber ich habe den angemeinten Revolutionstheorie. Ich finde, das sollte man unterscheiden. Eine Krise führt nicht unbedingt zur Revolution, sondern eine Krise kann auch zu etwas wie ein Faschismus oder Nationalsozialismus führen. Ich meine wirklich Existenzkrise des Kapitals. Und wird natürlich sich auch dazu führen. Ich glaube, das steht eher auf der Seite von Postone, wenn es keine Revolutionäre, keine Subjekte gibt, die in der Krise etwas wirklich anderes wollen. Die Krise kennzeichnet sich dadurch aus, dass das Kapital kein autopoetisches System mehr ist, dass es sich nicht mehr sozusagen rekonstituiert mit den Transformationen. Das ist immer die Chance, wenn man einen anderen Willen hat, etwas anderes hervorzubringen. Aber diesen anderen Willen muss es wirklich geben. Und wenn es diesen anderen Willen nicht gibt, ja, dann stellt sich der Kapitalismus wieder durch eine ungeheure Vernichtungsordie, wie sie im Nationalsozialismus passiert ist, neu wieder her und rekonstruiert. Also Krise und Revolution muss man trennen. Krisen, wir haben eine Krise, eine massive Krise. Aber wir haben, ich kann es nicht sehen, jedenfalls nicht in Deutschland, kein emanzipatorisches, keine nennenswerte Gruppe, die mit dieser Krise, die irgendetwas wartet, irgendwelche Ideen, Vorstellungen, irgendwelche Power, irgendwelche Kräfte hat, aus dieser Krise etwas anderes zu machen. Also ich sehe keine revolutionären Bedingungen, aber ich sehe eine ungeheuer kritische Situation. Und solche Situationen sind historisch eher, ich habe große Angst. In einer solchen Situation, dass alles ganz falsch geht. Und noch falscher als es jetzt schon ist. Noch viel falscher. Deswegen, lass uns das machen. Krisen und Revolution. Krisentheorie und Revolutionstheorie sind zwei verschiedene. Ganz verschieden, die gehören ja zusammen, weil die Revolution eine Krise voraussetzt, aber nicht jede Krise muss zur Revolution führen. Ja, hat aber, glaube ich, hier auch niemand behauptet. Nein, aber Klaus-Peter wollte direkt dazu. Die wird immer so verwendet, als wenn es eine Transformation geben könnte. Als wenn es eine Transformation geben könnte. Also, darf ich das vielleicht nochmal erklären, was Krisentheorie ist hier in diesem Fall? Also Krise, erstmal ganz abstrakt, das ist eine Erklärung, warum, woher die Krise kommt. Also, wir sind uns einig, dass es sie gibt, aber die Frage, und da unterscheiden sich dann die Erklärung, woher sie kommt. Und da wird dann immer abgehoben aus diesem prozessierenden Widerspruch, also Entwicklung der Produktivität, verschwendende Arbeit aus dem Produktionsprozess. Das verstehen wir unter Krisentheorie und das findet man bei Postone nicht. Was man bei Postone findet, ist eine, also in dem Antisemitismus-Text, ist eine Akzeptanz, dass es auch 1930 die Krise gegeben hat und da analysiert, wie die Subjekte darauf reagiert haben. Gut. Wir sind uns übrigens aber auch völlig einig darin, dass der Ausgang offen ist. Also Krise heißt, der Kapitalismus geht seinem Ende entgegen, aber wie das Ende aussieht, wissen wir nicht. Wir sind uns auch, glaube ich, einig darüber, dass es eine Transformationsbewegung zur Zeit gibt. Da ist der Unterschied. Aber ich will niemals von, von Transformation sprechen. Es gibt keine Transformation des Kapitalismus in eine kommunistische Gesellschaft. Das ist eine völlig Unmöglichkeit. Herrschaft schafft sich nie von selbst ab. Nie sich mit Transformation. Nein, das sagt Herrschaft auch. Kann sich noch so oft transformieren, es wird immer ein neues Herrschaftssystem. Nein, das sagt ja auch keiner. Ja, deshalb ist der Begriff Transformation völlig falsch. Das ist völlig falsch. Den darf ich auch nicht verwenden. Ja, jetzt wollte der erstmal der Ernst selber noch direkt dazu zu dem was sagen und dann hier, ja. Ja, ich will deinen Begriff der Autopoiesis nochmal aufgreifen. Bin der Meinung, aufgrund von seiner Ausgangsposition, Moishe Postone, der ja mit dem methodologischen Individualismus was zu tun hat, nämlich dass er versucht, an der Ware schon mal die ganzen Begrifflichkeiten sozusagen auf die Ware zu reduzieren oder von ihr auszugehen, statt umgekehrt vom gesamten Kapitalismus, kommt er auch zu so etwas, wo ich sagen kann, das könnte man auch unter dem Begriff Autopoiesis, und zwar er, subsumieren, nämlich dieser Tretmühleneffekt, wo also der Kapitalismus sich praktisch selbstständig von sich aus durch seine eigenen Mechanismen und des Aufgreifens der eigenen Voraussetzungen und Bildung von Resultaten, die dann wieder die nächsten Voraussetzungen für die nächste Runde sozusagen sind, hat er dann, und der Begriff Autopoiesis kommt ja aus diesem Modelldenken, kommt es eben dahin, dass man den Kapitalismus als das momentan existierende Modell der Gesellschaftsformation sieht. Und das ist eine Position, die sich von unserer völlig unterscheidet, weil für mich zumindest ist der Kapitalismus nicht mittels eines Modells zu erklären, sondern sozusagen durch seine eigene Begrifflichkeit als negative Bestimmung zu erklären. Und das geht bei Postone immer wieder verloren oder er bringt es, so weit kommt er gar nicht. Wenn ich nämlich aber sage, der Kapitalismus ist ein Modell, ein autopoietisches Modell, also ein sich selbst mehr oder weniger reproduzierendes oder selbstbestimmendes Modell, dann bin ich gezwungen, auf der Ebene zu sagen, wenn ich eine Transformation haben will, wenn ich also diese Gesellschaftsformation, dieses existierende Modell abschaffen will, dann muss ich ein Alternativmodell hinstellen. Und so wird die Transformation in eine postkapitalistische Gesellschaftsformation nicht funktionieren. Das heißt, damit ist auch ausgesagt, dass meine Hinweise mit Revolution gar nichts zu tun haben, denn diese Art von Revolution wird, wenn sie sie denn gibt, auf keinen Fall aber zu einer trans- oder postkapitalistischen Gesellschaft führen, sondern zu irgendeinem anderen Modell, wenn überhaupt. Oder es wird wieder nur auf einer anderen Ebene der Kapitalismus wiederhergestellt. Und das ist das, was uns auch vom Postone unterscheidet. Seine Tendenz zur autopoietischen Erklärung eines Kapitalismuszusammenhangs unterscheidet sich von unserem, weil wir nicht sagen, dass es eine Autopoiesis ist, sondern dass es eine Widersprüchlichkeit, eine permanente Widersprüchlichkeit in diesem Kapitalismus gibt, die immer wieder zu neuen Bewegungsformen tendiert und die nicht von außen durch ein revolutionäres Subjekt verändert werden kann, sondern nur von innen. Und eigentlich auch nur, das hat Robert Kurz auch mal gesagt, die kann eigentlich nur, diese Negation des Kapitalismus kann eigentlich nur mental und dann natürlich auch nur von allen. Und nicht von der Arbeiterklasse und nicht von der Frauenbewegung und nicht von der antikapitalistischen Bewegung und nicht von Attac und auch nicht von Occupy bewerkstelligt werden, sondern nur von allen. Ja, das ist aber dann kein Subjekt mehr, ne? Jetzt bitte nicht durcheinander. Moment. Jetzt ich kann das leider nicht ausführen, aber er geht in dem Buch mehrmals auf die inneren Widersprüche des Kapitalismus ein. Ja, also es ist nicht so, dass das nicht erwähnt wird. Das arbeitet er auch aus. Also ich weiß, ich kann gleich nicht sagen, wie er das im Verhältnis zu Das ist richtig, aber kurz kannte ich halt vorher schon und hatte das halt auch ein bisschen im Kopf und habe das vielleicht auch ein bisschen falsch gelesen. Ja, ich finde deine Hinweise deswegen wertvoll, weil das lasse ich immer gerne weg, weil ich unterstelle, alle wissen das, was nicht unbedingt stimmt. Es stimmt, ne? Er weist auf die zentralen Widersprüche des Kapitalismus hin, so wie wir, weicht aber dann immer wieder davon ab. Ne? Und das ist das Eigentliche, was schade ist, aber was halt für einen Pionier in den 80er Jahren für die Wertkritik vielleicht unumgänglich ist, das weiß ich nicht, dass er eben diese, so wie du es benennst, korrekt, er weist auf diese Widersprüche hin, er hält es nicht durch. Ja, und er weicht gerne immer wieder davon ab und das ist seine Schwäche. Ich glaube, Sie haben nicht ganz Ich möchte nicht verteidigen. Ja, ich lasse ihn gerade noch zu Ende reden und dann da. So wie Sie das beschreiben, hört sich das ja beinahe an, als wenn Postolo gar kein kritischer Theoretiker ist, sondern ein Luhmann-Fan. Luhmann, der Soziologe Luhmann, der konservative Soziologe, der beschreibt in der Gesellschaft, dass eine Totalität autopoetisch funktionierende System und das Wirtschaftssystem als ein autopoetisches System. Nach Luhmann kann das ewig immer so weiter funktionieren. Es transformiert sich immer, rekonstruiert sich wieder und geht immer autopoetisch weiter. Aber das Postolo. Also ich würde auch darauf bestehen, dass da ein ganz entscheidender Unterschied ist. Ich glaube, dass bei Postolo das genauso ist, wie Marx es in den Grundrissen ziemlich am Ende beschrieben hat. Und den Satz haben Sie auch aus dem Postolo-Werk zitiert. Es ist ein automatisches Subjekt, das ist so ähnlich, das ist in dem autopoetischen System ganz ähnlicher Begriff. Das Kapital ist ein automatisches Subjekt, das sich beständig neu wieder reproduziert, also der Wert geht immer an den Anfang zurück und setzt die Produktion neu. Aber dabei wird dieser Widerspruch, den Sie zitiert haben, der wird immer größer. Also das ist ja das Verrückte daran, es reproduziert sich automatisch, aber indem es sich automatisch reproduziert, wird der innere Widerspruch der Bewegung, der das Kapital ist, immer größer. Und irgendwann, und man kann nicht genau sagen wann, ja, so quantitativ bestimmbar ist das nicht, hat dieser Widerspruch eine Größe erreicht, dass die Bewegung, die das Kapital ist, selber erlahmt. Und wenn es sich nicht mehr bewegt, dann kann es sich als Kapital nicht mehr reproduzieren. Und das ist die Krise. Das ist die Krise. Ja, und was aus dieser Krise resultiert, naja, das ist auch bei Postolo so gesagt. Das ist auch bei Postolo, dieser kann ja auch diesen Satz zitieren, der ist kein Luhmann. Das ist die Krise. Aber was aus dieser Krise resultiert, das können Sie nicht aus der Analyse des Kapitals erschließen. Es gibt keine Transformation. Es gibt nur eine Revolution oder es gibt keine Revolution in solch einer Situation. Und wenn es keine Revolution in solcher Situation gibt, dann gibt es eine Vernichtungsorgie von Wert und Sachen und Menschen, dass das Kapital auf einer anderen Basis neu wieder anfangen kann. Dann hat die Krise eben eine ganz andere Wirkung, nämlich durch eine Phase ursprünglicher Akkumulation und ursprünglicher Vernichtung neu wieder unter neuen materiellen Bedingungen neu wieder entstehende Akkumulation. Herrschaft reproduziert Herrschaft. Wenn es keine revolutionären Subjekte gibt, dann können Sie machen, was Sie wollen. Da gibt es keine Transformation. Nie. Das wissen wir. Moment. Also dass da müssen wir den Weg finden, wie wir dieses kapitalistische System abschaffen können. Nicht nur in Krise zu stürzen. Die Krise, wie Sie es auch gesagt haben, führt zum gar nichts. Also wie schaffen wir den Kapitalismus ab? Das ist die Frage. Und wie machen Sie denn das, dass dieses Bewusstsein überall verbreitet? Ich bin für Sie. Ich möchte, dass sich dieses Bewusstsein verbreitet. Wie machen wir es? Es gibt im Moment keine Rednerliste, außer vom Ernst keine weiteren Wortmeldungen vorliegen. Dass der Moishe Postol, und er hat darauf hingewiesen, immer wieder changiert und sich nicht sicher, seiner Sache nicht sicher ist. Ich lese einfach mal aus seinem Text, den er hier nach Marx veröffentlicht hat. um darauf hinzuweisen, dass er ja vielleicht ja diesen Grundwiderspruch, dieses prozessierenden Widerspruch, den schon erkennt, aber er macht ihn nicht zu einer Grundlage oder nicht nur ihn zu einer Grundlage der, seiner Krisentheorie oder seiner Krisenvorstellung. Er schreibt unter anderem, zwischen materiellem Reichtum und Wert zu unterscheiden. Also soweit kann man noch folgen. Erlaubt uns also die negativen ökologischen Konsequenzen moderner kapitalistischer Produktion im Rahmen einer kritischen Theorie des Kapitalismus zu kritisieren. Als solche weist diese Unterscheidung, also zwischen materiellem Reichtum und Wert, über den Gegensatz zwischen unkontrolliertem umweltschädlichen Wachstum als Bedingung gesellschaftlichen Wohlstands und Enthaltsamkeit als Bedingung einer ökologisch vernünftigen Organisation gesellschaftlichen Lebens hinaus. Also für ihn ist die, steht die Ökologie mehr im Zentrum als Widersprüchlichkeit oder als Ausdruck der Widersprüchlichkeit als für uns. Wenn, während wir diesen Widerspruch als begrifflichen festmachen wollen, versucht er immer wieder auf die Ökologie hinzuweisen und die Lösung dann auch in Bewegungen zu finden, die mehr mit Ökologie, aber eben auch nicht mit Begriffsfindung zusammenhängen. In der Fußnote in seinem Buch schreibt er dazu zum Beispiel, so könnte es möglich werden, bestimmte Strömungen innerhalb der neuen sozialen Bewegungen, vor allem innerhalb der Frauen- und bestimmter Minderheitenbewegungen, jetzt mache ich mal eine Unterbrechung, weil da fällt mir noch ein Problem ein, das ist das einzige, der einzige Satz in dem ganzen Buch, wo er wenigstens auf die Frauenbewegung hinweist. Man kann von ihm noch nicht verlangen, dass er sich der Wertabspaltungskritik widmet, oder sie kritisiert oder sie weiterentwickelt, aber er hat von der Vorstellung, dass es da was anderes gibt als das anthropozentrische Weltbild, hat er keine Vorstellung. Ne? Also ich fange dann nochmal an. So könnte es möglich werden, bestimmte Strömungen innerhalb der neuen sozialen Bewegungen als Versuch zu interpretieren, über die mit der Warnform verbundene Antinomie eines abstrakten, homogenen Universalismus und eines Partikularismus, der Universalität ausschließt, hinauszugehen. Also hier verweist er wieder auf diese Bewegungen, also nicht etwa auf eine Theoriebildung irgendeiner Art, die er selber mit angestoßen hat, sondern er verweist auf die Bewegungen und von dort müsste dann sozusagen, müssten die Ideen generiert werden, die dann über den Kapitalismus hinausweisen. Also immer wieder diese Widersprüchlichkeit, jetzt darf ich dich vielleicht vorwegnehmen, ja, der hat schon bestimmte Kenntnisse auch aus den Grundrissen, die auf diesen prozessierten Widerspruch hinweisen. Er benutzt ihn aber nicht, weil er sich unsicher ist, ob er mit der Aussage weiterkommt in seinen Gedanken. Und dann weicht er wieder davon ab und sucht dann doch irgendwie wieder was, etwas, was jetzt nicht mit Klassenkampf zu tun hat, weil den will er nur tatsächlich überwinden, sondern mit etwas, was halt diese Klasse, diese auf die Arbeiterklasse eingeschränkte Gruppe überwindet. Und das findet er eben einfach nur die sozialen Bewegungen, die also in der Regel von Mittelschichten betrieben sind. Und deswegen ist der Vorwurf, dass er sozusagen anschlussfähig ist für die Mittelschichtsbewegungen, egal welcher Art, ist der Vorwurf aber auf der anderen Seite auch gerecht. Also immer wieder das Gleiche, wir müssen seine Verdienste tatsächlich erkennen, die zur Wertkritik geführt haben, also die also weg von diesem revolutionären Subjekt und Klassenkampf geht als zentralen Begriff im Kapitalismus, aber er ist sich nicht sicher und da müssen also andere ran. Ne? Und in den 90er Jahren und in den 2000er Jahren gab es diese Autoren ja durchaus, wenn ich da mal dahinter schauen darf. Moment. Als das Buch rausgekommen ist, 2003, da war es nämlich genau so, dass nämlich die Antideutschen daran kritisiert hatten, den Aufsatz Nationalsozialismus und Antisemitismus, da hätten sie erwartet, dass es in dem Buch irgendwie weitergeht. Stattdessen geht es in dem Buch aber gerade nicht mehr weiter, sondern es ist nämlich sogar so, er bezieht sich dann auf Subjekte, nämlich diese neuen sozialen Bewegungen, wo eigentlich irgendwie gerade bei diesen Antideutschen oder auch bei uns, ne, gesagt worden ist, das ist eine falsche Unmittelbarkeit, die er nämlich gerade in dem Antisemitismus-Aufsatz irgendwie kritisiert. Und da ist ja das irgendwie schon ein Problem. Und ich wollte auch was zu diesen Widersprüchen sagen. Es ist ja klar, also wenn was ist, dann, wenn was bei Postau los ist, dann klappt ja die Widersprüche. Das ist ja völlig klar. Aber es ist ja so, dass dieser zentrale Widerspruch, ich weiß gar nicht, ob er den prozessierenden Widerspruch nennt, dass der nicht bis zur letzten Konsequenz durchgehalten wird. Das ist dann nämlich so, da kommt es dann nämlich eben raus, dass nämlich wenn der Warenreichtum also irgendwie groß ist und immer weniger Wert in den Waren drin ist, ja, dann muss das irgendwann einmal also ganz logisch zum Ende führen. Und da ist er selber aber unlogisch, weil er das nämlich irgendwie, weil er da kein Telos setzt oder sowas. Und das finde ich da halt schon sehr, sehr problematisch. Also, und da ist er eben auch, selbst wenn man ihn streng wissenschaftlich von der Logik her sieht, ist er da einfach nicht straight genug. Und da weiß ich nicht, feige, also vielleicht feige, ja. Also das ist für mich auf jeden Fall irgendwie halt so irgendwie so dieses große Problem, das da drin steckt. Unter anderem. Ja, Daniel. Ja. Also ich wollte auch nochmal auf diese Widersprüche, die da angeführt wurden, eingehen. Also wenn man sich das mal auch anschaut in der Arbeiterbewegung, also wir hatten ja auch sowas wie eine Krisentheorie Widersprüche, nicht? Also die Formulierung, dass die Entwicklung der Produktivkräfte die Produktionsverhältnisse sprengt, war eine durchaus gängige Formulierung auch in der Arbeiterbewegung. Also es ist ja nicht so, dass diese Widersprüche erst mit Pistolen eingesetzt haben. Die gab es schon früher. Die Frage ist halt, sozusagen bindet man das zurück an ein revolutionäres Subjekt, das dann willentlich die Überwindung herbeiführen soll. Und da wurde schon ausführlich gesagt, dass es bei Pastoren latent mit drin ist, indem die Mittelschichten sozusagen diese alte Arbeiterbewegung als neues revolutionäres Subjekt substituieren. Oder hält man das halt wirklich durch, sozusagen auf der Ebene des prozessierenden Widerspruchs in seiner Verobjektivierung selbst. Das sind zwei getrennte Gegenstände. Und dann stellt sich auch die Frage nicht mehr, ob sozusagen eine Krise automatisch zur Revolution führt, weil das wäre ja gerade die Arbeit an Lebensthese gewesen, sondern im Gegenteil, man differenziert diese Ebenen und fragt erstmal nicht, wo ist das revolutionäre Subjekt und wo ist die Überwindung, sondern in Anführungszeichen begnügt sich damit, erstmal das sozusagen als objektiven Widerspruch festzuhalten, um die ökologischen Verlaufsformen halt zu rekonstruieren, die daraus folgen. Ja. Das sind zweierlei verschiedene Sachen, die man, glaube ich, nicht unmittelbar kontrollieren darf. Ja, also erstmal, also er kommt ja schon zu dem Schluss, dass also der Kapitalismus quasi durchaus ohne Bourgeoisie leben kann, aber nicht ohne Arbeit. Also diese Widersprüche kommen nicht notwendigerweise dazu, dass das soziale Objekt geben muss, was dann die Produktion später ob jeder schon kommen konnte, nicht. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass er schon sagt, dass er alle Menschen an der anderen Revolution beteiligt sein muss. Das steht auch bei dem Grundbuch explizit drin. Ja. Es ist nicht, ich glaube, das mag als Fußnote auch, also er geht auch auf die Bewegungen teilweise so ein bisschen ein, aber ich meine, es gäbe explizit den Hinweis, dass also nicht nur die Arbeiter, sondern im Prinzip alle dazu mit beihelfen müssen, das System mehr oder weniger. Ja, also dass sich was verändern muss. Ob das jetzt heißt, dass er notwendigerweise zu einer Revolution, also dass das notwendigerweise zu einer Revolution kommen wird, oder dass die Menschen das mehr oder weniger selbst machen müssen. Da bin ich mir nicht sicher, aber. Ja, ich würde da gerne auch noch ergänzen, dass es in meinen Augen nicht haltbar ist, dem Postone zu unterstellen, er würde sich auf die neuen sozialen Bewegungen, speziell die Mittelschichtsgeprägten, als neues revolutionäres Subjekt beziehen. Ich glaube, das ist so. Das ist. Nein, er nimmt Bezug darauf, aber er tut das doch in einem ganz anderen Kontext. Er wählt die doch immer dann, um zu zeigen, dass sich der Kapitalismus verändert hat, dass praktisch die Arbeiterbewegung nicht mehr, dass neue soziale Bewegungen entstanden sind in dem Kontext einer Veränderung des Kapitalismus im 20. Jahrhundert, nimmt er immer wieder auf die Bezug. Aber er ist doch nicht so blöd zu sagen, das ist das neue revolutionäre Subjekt oder so. Also Leute, also so für Sodom können jetzt auch nicht hier verkaufen. Also ich denke irgendwie nicht, das wäre ja Quatsch zu sagen, irgendwie das ist jetzt das neue revolutionäre Subjekt, das der Postol so das gemeint hat. Aber es schimmert schon so durch, das revolutionäre Subjekt ist noch nicht mehr da. Also alle Arbeiterbewegungsmarxismus und so weiter und so fort. Und es ist dann schon so, dass er auf die Suche geht nach irgendwelchen Figuren oder irgendwelchen Subjekten, also die das weiterbringen könnten so in den Revolutionsprozess, mit dem hat er es schon gleich gar nicht mit der Revolution. Also ich behaupte auch, er hat es auch überhaupt nicht mit einer radikalen Gesellschaftskritik, wenn man mal ganz genau hinguckt, radikale Kapitalismuskritik, wenn man ganz genau hinguckt, ist es nämlich so, dass er im Grunde genommen da eher eine Transformation im Sinne von so einer, von sowas Reformistischem annimmt. Und ja, also ich finde schon, also wenn man andere Aussätze auch noch hinzunimmt, dann legt das sich gar nicht fest. Irgendwie dann schon, also sowas ist, wo ich irgendwie das mit dieser Suche nach Subjekten und so, klar ist er dann immer so dumm, das irgendwie so zu benennen. Aber er erwähnt es schon, und zwar an mehreren Stellen, das kommt immer wieder in dem Buch, und dass da irgendwie die zumindest der Motor sein oder ein Anstoß sind für was. Also das denke ich irgendwie, das kann man schon. Also kann man schon durchaus Stellen finden. Warum ist es ein Bus? Ja, man findet eben, wenn man will, bei Postol immer eine ganze Menge. Ne? Er drückt sich auch davor, also er wird, ich habe ihm vielleicht unterstellt, dass er jetzt meint, die neuen sozialen Bewegungen wären ein neues revolutionäres Subjekt. Das stimmt vielleicht nicht ganz, aber er traut sich da eine konkrete Aussage nicht zu machen, vielmehr weist er darauf hin, eine hinreichende Analyse dieser Bewegungen hätte natürlich historisch vorzugehen und so weiter. Also er fordert eine Analyse dieser Bewegungen, um ihre Entstehung und ihr Eintreten für die Überwindung dieser für den Kapitalismus charakteristischen Antinomie erklären zu können. Das heißt, er ist sich selbst nicht ganz sicher, ob diese neuen sozialen Bewegungen schon hinreichend revolutionär denken, um sozusagen diese Transformation hinzukriegen. Aber er fordert dann einfach in der Fußnote, das sollte man mal tun. Ist Rifkin zum Beispiel in diesem Zusammenhang zu lesen? Rifkin, Jeremy Rifkin. Ja, ja. Ist in diesem Zusammenhang zu lesen. Also das ist ja dieser Blutgrenzkosten. Ja, das wird. Erinnert ja so ein bisschen an Robert. Es wird immer mehr Waren geben, die praktisch kaum werden kann. Und das muss zu einer Veränderung des Kapitalismus führen. Das ist ja nur die Grundfigur. Und dann kommt bei ihm Share Economy. Ja, das ist zum Beispiel jetzt ganz konkret praktisch gefragt, wie ist das denn mit so einer Mittelschichtsthese? Also ich gehe in meinem Vortrag morgen nochmal. Ja schön, dann können wir das Thema auch morgen bzw. also übermorgen vertagen. Da bin ich jetzt ganz froh, denn ich würde jetzt doch vorschlagen, dass wir so langsam zum Ende kommen. Und ich bitte jetzt, wer unbedingt noch was sagen soll, der melde sich bitte jetzt. Daniel hatte sich noch gemeldet und Thomas. Ja, okay. Daniel, dann Thomas. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Ich mach's noch kurz. Ich bin halt seltsam jetzt dann irgendwie den Leuten, die das Statements gebracht haben, vorzuwerfen, ja, aber irgendwie das mit dem revolutionären Subjekt in den Mittelschichten, das sagt er ja nicht genau so. Also natürlich sagt er das nicht genau so. Ne? Also ich finde sozusagen da auf Evidenz zu kommen, wo gar keine Evidenz von Postoren jeweils kommen wird, das finde ich halt irgendwie ein schwaches Gegenargument. Die Frage ist ja schon, warum er sich diesen Mittelschichten zuwendet und warum er die so für so wichtig zu analysieren hält. Da schwingt halt was mit. Wo man doch schon das irgendwie darauf insistieren kann und sagen kann, das muss man umdrehen und muss sagen, Analysis wird eher kritisch, weil das, was die Geschichtsbewusstsein aus der Krise macht, das ist ja schon mittlerweile deutlich geworden. Und da fand ich halt in der Diskussion so ein bisschen. Also Entschuldigung, aber das lässt sich ganz einfach beantworten, warum er gerade auf den so rumreitet, weil es in der Zeit, als das Buch entstanden ist, nämlich praktisch nichts anderes gegeben hat, was sich irgendwie sozial bewegt hat. Das ist genau der einzige Grund, warum er auf die immer wieder zu sprechen kommt. Wie erinnert das irgendwie an Hauck? Ich habe mal ganz eine Frage. Was ist euer Problem mit dem Transformationsbegriff? Also ich habe gemerkt, dass das hier auf dem großen. Ja, wir müssen da. Also mir kommt das ja nicht so abwegig vor. Also wir sind ja auch daran einig, dass das System an inneren eskalierenden Widersprüchen zugrunde geht. Und wieso sollte es da nicht in eine Phase des Transformation? Was die Teufel? Ja, das ist ein terminologisches Problem. Weil halt eben das ein unbewusster Prozess ist, der von den gesellschaftlichen Akteuren halt eben nicht gesteuert wird. Revolution ist ja ein bewusster Prozess, da muss es ja eine Bewegung geben, die sich besser klar ist. Wieso kann man das nicht als eine Ära der Transformation, des Übergangs des Transformationskampfes, da wird bezeichnen, bestimmte Akteure unbewusst führen? Halt eben, weiß der Teufel, man könnte den islamischen Staat. Es gab, glaube ich. Das würde ich mal gerne wissen. Ja, das ist das. Es gab, glaube ich, nur einen Einwand dagegen, sich vorzustellen, Transformation sei ein objektiver Prozess. Also etwas, was sozusagen von selber passiert ist. Mal lauter, aber, kannst du mal lauter? Er ist gleich weg, der Zug. Also, der Einwand war, bezog sich auf die Vorstellung, Transformation sei ein objektiver Prozess. Also sozusagen, dass die Krise von selber dazu führt, dass wir irgendwie... Das sieht das umwandelt aus sich heraus, ja. Ja, aber dass man irgendwie sich drüber nachdenken muss, wie man die Transformation denn hinkriegt, also wie man die Leute dazu bringt, das zu tun, das ist ja ein vernünftiges Ziel. Also, ja? Also als bewusster Prozess, dass sie zu gestalten ist, dagegen hat die Hätte ja niemand was. Also ich glaube nicht, dass hier... Kann sich nicht auch als objektiver Prozess halt eben stattfinden, aufgrund der eskalierenden Widersprüche, die wir halt eben... Ja, aber nicht von selbst. Also nicht, die dann halt eben daraus resultieren. Man findet das nicht eigentlich schon statt. Also ich würde vorschlagen, dass wir dieses terminologische Problem jetzt noch etwas aufschieben, bis wir die Vorträge alle gehört haben, vor allem von Klaus Peter und von Rosita. Ich möchte nur an der Stelle darauf hinweisen, dass auch dem Revolutionsbegriff schon der Vorwurf gemacht worden ist, dass er sozusagen objektiv eine Umwälzung des Systems aus sich heraus beinhaltet und genau aus dem Grund auch befehdet worden ist. Also wir müssen da nochmal etwas genauer auseinanderfieseln, was wir jeweils meinen, und dann können wir uns vielleicht einigen, in welchem Sinn wir weiterreden in Zukunft. Worum es geht, ist natürlich herrscht hier Einigkeit, dass die Abschaffung des Kapitalismus kein objektiver Prozess sein wird. Da herrscht hier überhaupt keine Differenz, glaube ich. Die Frage ist nur, warum reden wir jetzt in letzter Zeit im Exit-Kontext eben nicht von Revolution? Das hat auch seine Gründe. Und da können wir vielleicht dann im Lauf des morgigen Tages oder übermorgen nochmal drauf zu sprechen kommen. Ganz kurz, ja. Also ich meine, das mit diesem ganzen Transformationsbegriff und diese ganzen Geschichten, ich meine, da muss man halt sagen, wer heutzutage irgendwie so ein Säulenheilig geworden ist, das ist der Polanyi mit The Great Transformation. Und irgendwie da gibt es jetzt gerade eben auch, also das wird in verschiedenen Kontexten, in verschiedenen Kontexten wird da eben wieder diskutiert, dass wir eben jetzt selbst auch wieder in einem Transformationsprozess sind, dass wir da auch uns einklicken sollen und so weiter und so fort. Und ich meine, diese ganzen Geschichten, das wird dann halt schon auch, also das ist wieder so ein aufgeblasener Ochsenfrosch, irgendwie dann hast du irgendwie die Transformationsforschung, ist wieder ein ganz neues Gebiet, oder ziemlich neues, und da kannst du dann irgendwie die Kräfteverhältnisse vor dem Hintergrund von Gramsci, was sich in der Bewegung tut und wo es Widerstände gibt und wo dann irgendwas ist. Und wie bringen wir jetzt diese analog zu Polanyi jetzt irgendwie sozusagen die umgekehrte Wendung wieder her? Und konkret hast du dann halt einfach, also irgendwo, es sind immer die zwei Lösungen. Also die zwei Pole sind immer Keynesianismus, also Staatseingriffe, und das andere, das ist Commons und solidarische Ökonomie. Und wenn du dir das alles einmal anguckst, dann ist das sozusagen, also irgendwie haben die so ein revolutionäres Ziel, oder sie tun zumindest so, oder sie sind verbal radikal, aber in Wirklichkeit soll das alles halt dann irgendwie schönen sozialdemokratischen Probleme zustande geben. Und das ist, denke ich, das Problem, was jetzt der Begriff Reformation oder Transformation sagt. Also ich denke halt, wenn da nichts gemacht wird, da findet auch, der Kapitalismus ist dann tatsächlich zu Ende. Bloß ist es dann halt einfach die Barbarei. Also das ist dann, das ist ja vollkommen klar. Und insofern denke ich mir, irgendwie wir definieren ja jetzt Revolution und Transformation. Das ist da nicht darum geht. Ich könnte hier nur noch ergänzen, den Sie von Kaplan Fernsehen. Gut, Moment, jetzt bevor er alle wegrennt.